Man braucht nur die Zeit, um laut zu schlagen. Die Deutschen belogen, die kann man jetzt fragen. Das deutsche Volk glaubt diese Intrigen. Und lasst uns die linken Medien besiegen. Ihre Lügen sind eine Seuche, doch wir lachen über diese Leute. Linke Medien sind nur Intrigen, Intrigen. Dass sie uns vereint besiegen. Besiegen. Linke Medien sind nur Intrigen, Intrigen. Dass sie uns vereint besiegen. Gibt es immer mehr, doch wir setzen uns dagegen zur Wehr. In die Schrift ihre Lügen verbreiten, weil sie schlecht übers Gesetz schreiben. Ausländer, sie landen, alle sind okay. Mir tut's weh, wenn ich das seh. Linke Medien sind nur Intrigen, Intrigen. Dass sie uns vereint besiegen. Besiegen. Linke Medien sind nur Intrigen, Intrigen. Dass sie uns vereint besiegen. Da uns geht es, wer noch endlich sonst in diese Spiralei zu schädlich. Du trägst auf Marit und du bist es da. Die Hoffnung auf Freiheit, die ist da. Du wirst dich wehren, am Ende steht der Sieg. Denn nur mit Freundschaft gewinnen wir den Krieg. Linke Medien sind nur Intrigen, Intrigen. Dass sie uns vereint besiegen. Besiegen. Linke Medien sind nur Intrigen, Intrigen. Dass sie uns vereint besiegen. Gibt es immer mehr, doch wir setzen uns dagegen zur Wehr. In die Schrift ihre Lügen verbreiten, weil sie schlecht übers Gesetz schreiben. Auf den Asylanten, alle sind okay. Mir tut weh, wenn ich das seh. Linke Medien sind nur Intrigen. Intrigen.